Was ist das aber? Ein Mikrofon, aber wie ist das? Allah'u semua, tolong semua sekali saja yang kesempatan malam hari ini, oke?